Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 1. September 1790. Viel Glück zum Appellationsrat. Ich kann mir denken, wie der gelungene Wunsch dich erfreut. Deine jetzige Existenz ist nun völlig gedeckt, und du weißt doch nunmehr, warum du deine Fesseln trägst. Es hat mich seither schon oft ungeduldig gemacht, dich auf eine späte Verbesserung, deren du vielleicht alsdann nicht mehr nötig hättest, warten und mit dem lästigsten Zwange kämpfen zu sehen. Jetzt hast du wenigstens einen nicht zu verachtenden Ersatz. Diese ganze Sache freut mich umso mehr, da mir verschiedene Besorgnisse aufgestiegen sind. Du könntest deines Wunsches verfehlen. Zwischen den Geschäftsmenschen, den Sackträgern des Staats und den denkenden Köpfen ist selten viel Harmonie zu hoffen, und bei euch besonders ist es gefährlich, im Ruf zu stehen, dass man etwas anderes höher schätzen könnte als sein Brotfach. Ich fürchtete wirklich, deine Liebhaberei für Kunst und was damit verwandt ist, insofern sie sich in einer gewissen Lauigkeit im Dienst äußerte, würde dir bei deiner Bewerbung schaden. Dass dies nicht geschehen ist, muss ich dem vorteilhaften Eindrucke zuschreiben, den du auf den größeren Teil der dortigen Einflussmenschen machst. Du hast deinen Rechtshandel offenbar durch deinen persönlichen Wert gewonnen, denn der Sache nach hättest du ihn, deucht mir, vor diesen Richtern verlieren müssen. Umso mehr Gewinn und Ehre für dich. Ich bin begierig, wie du nach dem ersten halben Jahre dir in dieser neuen Lage gefallen wirst. Offenbar werden dir deine nunmehrigen Dienstgeschäfte, wenn auch mehr gehäuft, doch weit weniger drückend sein als die alten. Die Sache selbst, der Eifer der Neuheit, ein gewisser Ehrgeiz, die vorausgesetzte gute Meinung zu rechtfertigen, wird sie dir erleichtern, und man tut unendlich gern, was man nicht weggeworfen weiß und wovon man die Früchte erntet. Ich fürchte nicht für deine Kunstbegeisterung und deinen Geschmack, eher für deinen fortdauernden Diensteifer. Aber alles wird gewonnen sein, wenn du dir Fertigkeit genug erworben hast, deine neuen Geschäfte mit Leichtigkeit zu behandeln. Ich bin noch immer im 30-jährigen Kriege, aber in 4 oder 5 Tagen ist diese Arbeit geendigt. Bis dahin bleibt es bei diesem kurzen Gruß. Von meiner Lotte herzliche Grüße an dich und die Frauen. Dein S.